Herzlich willkommen im Kopfbaukasten-Podcast. Der erste Kopfbaukasten-Podcast. Endlich nehmen wir ihn auf. Wir freuen uns total. Eigentlich ist es gar nicht der erste, sondern der nullte irgendwie, weil wir haben uns gedacht, wir müssen ja irgendwie, wenn wir so ein neues Projekt starten, auch ein bisschen erklären, warum wir das machen, wer wir sind, wie wir darauf gekommen sind. Und deswegen fangen wir den ganzen Podcast an mit einer Einführungsfolge, wo wir so ein bisschen einfach das Ganze starten wollen und ja, endlich haben wir angefangen. Wir haben lange drüber geredet. Und jetzt geht's los. Und zwar mit mir. Ich heiße Andreas, bin 36 und eine Weile im Medienbereich schon unterwegs und habe ein bisschen was gesehen und ein bisschen was zu erzählen. Und ich hoffe, ich kann meinen Teil dazu beitragen. Auf der anderen Seite. Ja, hallo, hier ist Christian. Ich sag mein Alter jetzt nicht. Das würde mich beleidigen. Jünger als ich, sieht älter aus. Genau, so ist es. Das meinte ich mit dem Beleidigen. Vielen Dank, dass du das jetzt selber schon übernommen hast. Ja, wie gesagt, ähnliche Erfahrungswerte wie Andreas. Wir haben uns vor 16 Jahren kennengelernt und ja, durchaus dann unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber ähnlich alle in dem ähnlichen Bereich. Welche das nachher sind, machen wir sicherlich nachher nochmal. Die Frage ist, glaube ich, schon eher, die wir noch heute nochmal klären sollten. Wie kommen wir eigentlich zu diesem Podcast? Und es ist eigentlich normalerweise so, dass wir beide sehr gerne arbeiten. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Arbeitsformen, Zusammenarbeit, Organisationsstrukturen, Teamstrukturen und so weiter und reden da sowieso immer wieder drüber und haben eigentlich jetzt den Eindruck gehabt, dass es durchaus auch hilfreich sein könnte, diese Diskussion, die wir teilweise miteinander führen, aber auch die Gespräche, den Austausch im Grunde genommen auch für uns und auch durchaus für andere ja eben aufzunehmen und als Austausch anzuregen, oder? Wie siehst du das, Andreas? Ja, genau, das ist so der Hintergrund. Man kann ja so ein Thema irgendwie in sich rein sich ergründen, ja, und dann war es das. Oder man versucht einfach immer Erfahrungen auszutauschen. Wir machen das in ganz unterschiedlichen Situationen, ob wir uns nur treffen oder ob wir uns abends mal zusammen telefonieren oder wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall ist es immer wichtig, einfach rauszukriegen, was hat der andere jetzt gerade gemacht, was hat er erlebt. Entschuldigung, was sind die Erkenntnisse daraus? Wir wollten irgendwie immer das auch mitteilen und uns mit anderen dazu austauschen. Und wir sahen jetzt darin eine sehr gute Möglichkeit, das zu tun. Besser, als wenn wir das jetzt irgendwo aufschreiben würden oder irgendwas Kompliziertes machen. Nee, wir nehmen das einfach auf, was wir reden. Und der eigentliche Auslöser, das zu tun, also dieser Aha-Effekt, der kam bei mir so ein bisschen in den letzten Monaten, die ich etwas intensiver genutzt habe, auch mal auf Barcamps zu gehen oder Meetups oder ähnliche Sachen zu besuchen. Und dort ganz unterschiedliche Leute zu treffen, die ganz unterschiedlichen Hintergrund haben, unterschiedliche Situationen gerade durchmachen. Und die Erkenntnis, die so ein bisschen greift, ist, dass viele einfach auf diese Veranstaltungen gehen, in erster Linie um zu reden, ja, um eine Bestätigung vielleicht zu kriegen für Dinge, die sie tun oder eben auch neue Erkenntnisse, Denkanstöße zu bekommen. Und das hilft immer wahnsinnig. Das hilft viel mehr, mir zumindest, als wenn ich einfach was lerne auf einer Veranstaltung, Kongress gehe oder ähnliche Sachen. Und deswegen wollten wir das ganz gerne einfach so ein bisschen auf eine Plattform heben und uns die Themen vornehmen, die uns so einfallen dazu. Und das machen wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts. Und wir freuen uns, dass wir es endlich machen. Mhm. Und diesen Input, den man da kriegt in diesem Austausch mit diesem persönlichen Gespräch, den wollen wir auch tatsächlich ein bisschen versuchen, in dem Podcast auch wieder ja einzubringen an der Stelle. Durchaus auch wirklich sehr subjektiv. Was uns tatsächlich auszeichnet, ist, dass wir ja in der Hinsicht eigentlich gar nicht wirklich dogmatisch sind. Das heißt im Grunde genommen, wir gucken uns relativ viel an. Wir probieren auch durchaus mit unseren Teams sehr viel aus. Und diese Erkenntnisse, die wir dann gewinnen, sozusagen immer wieder hineinzubringen, wieder zu überprüfen und zu sagen, okay, wie trägt das tatsächlich auch im Grunde genommen in einer anderen Organisationsform und so weiter. Ich glaube, das ist durchaus sehr spannend. Und mir geht es so ähnlich wie dir. Das heißt, immer wenn ich jetzt zum Beispiel auf Meetups gehe hier in Berlin, es gibt eine wahnsinnig große Zahl von Leuten, die sich über ja ganz viele wichtige Sachen Gedanken machen, insbesondere eben auch über Arbeit und wie wir miteinander arbeiten. Und ich glaube, da gibt es durchaus Bedarf auch an neuen Podcasts, an Input da draußen, weil ich glaube auch nicht jeder ist so privilegiert und hat in seiner Region einfach so viele Leute, mit denen er reden kann. Und ich glaube, da ist ein Podcast relativ hilfreich. Wir sind beide auch mit Spaß dabei an vielen Podcasts. Das heißt, wir hören zu allerlei Bereichen Podcasts, unter anderem auch Arbeit und Führung und so weiter. Und jetzt sind wir halt entsprechend auch mit dabei und probieren uns aus und gucken, wie es ankommt. Und sind dann auch natürlich auch auf Feedback von dem Hörer angewiesen. Das heißt, wenn dir irgendwas einfällt, wenn ihr sagt, hey, zu diesem Thema hätte ich ganz gerne Input, meldet euch. Das fände ich ganz, ganz hilfreich. Genau, vielleicht dann nochmal tatsächlich diesen Gedanken aufnehmen. Es geht tatsächlich um Denkanstöße. Ja. Wir sind jetzt zwei Leute, die über die Sachen reden. Aber eigentlich sind wir nicht nur wir zwei, sondern wir bringen halt erstmal unsere Sachen, unsere Situationen rein, unseren Blick drauf. Manchmal können wir Sachen auch werten, manchmal sind wir gar nicht in der Situation, was zu werten, sondern wir fangen vielleicht auch an und haben über irgendein spannendes Thema gelesen, über irgendeinen Ansatz, wie man arbeitet oder ähnliche Dinge und beginnen eigentlich uns darüber auszutauschen. Dann sind unsere Erfahrungen auch sehr gering. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir nicht so eine Art initiale Meinung dazu haben, irgendeine Wahrnehmung dazu. Und vielleicht der ein oder andere draußen rumläuft, der sagt, ach, ich habe da schon mehr gesehen oder ich habe eine komplett gegensätzliche Meinung und ich kann das auch ganz gut begründen. Das dann zusammenzubringen, kann auch das Ziel sein. Ja, wir haben nicht vor, das Ganze irgendwie inhaltlich perfekt darzustellen, sodass man, wenn man den Podcast gehört hat, hinterher das Thema verstanden hat, so wie so ein Lehrbuch. Das wird es nicht sein, weil wir sind auch nicht die Experten überall. Ja? Das ist nicht der Punkt. Wir sind nicht die Evangelisten, die jetzt irgendwelche Themen hier einfach umfassend erklären und hinterher sagen, so, jetzt habt ihr gehört, so ist es richtig und alles andere ist falsch. Das wird nicht passieren. Also wer die Erwartungshaltung hat, der, würde ich mal sagen, ist tendenziell falsch bei uns. Ich verstehe das im Grunde genommen auch so, dass man ja so einen gewissen, wie so ein Audio-Mastermind-Gruppe macht an der Stelle. Ich habe das jetzt schon mehrfach erlebt, dass ich in Mastermind-Gruppen war, wo man halt Leute hatte, die sich für ein Thema interessierten und die sich dann darüber auch regelmäßig ausgetauscht haben. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht, weil ich sowohl meine Ideen überprüfen konnte, als auch sozusagen bei anderen Menschen entsprechend Denkanstöße geben konnte. Und das ist ja das, was wir hier auch machen. Also im Grunde genommen im Kleinen uns über bestimmte Themen auszutauschen und dann ja euch auch einzuladen als Hörer zu sagen, hey, diskutiert mit uns, nutzt es so, wir sind jetzt zwei Leute, die dich quasi beschallen, aber dann bitte auch das Feedback zurückgeben und sagen, Mensch, ja, wie Andreas gerade sagte, stimme ich zu, stimme ich nicht zu, ich habe da ganz andere Erfahrungen und dann lernen wir auch wieder was aus dem Feedback unserer Hörer und haben vielleicht aber auch bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin entsprechend ja auch einen Denkanstoß gegeben. Und das wäre uns halt wichtig tatsächlich, weil nur so wir uns quasi auch als Gesellschaft weiterentwickeln können. Ja, und da vielleicht da auch nochmal so ein Punkt, der mir an der Stelle aufgefallen ist und der vielleicht auch so die, ich sag mal, der erste Denkanstoß ist, den ich vielleicht hier auch tatsächlich mal formulieren möchte, das ist eigentlich so diese Situation, dass der eine alles weiß und der andere davor steht und sagt, erzähl mir mal alles, dass es die eigentlich nie gibt, sondern selbst jemand, der wirklich ganz am Anfang von einem Thema steht, ja, der das nur irgendwo gehört hat, eigentlich schon viel beitragen kann. Und es ist ganz oft so, dass erstmal die Wahrnehmung ist, ich weiß ja gar nichts darüber. Ja, ich kann auch deswegen nicht mit irgendjemandem darüber reden, so ungefähr. Im Gespräch, gerade jetzt bei so Veranstaltungen wie Barcamps, löst sich das relativ schnell auf, weil auch derjenige, der gedacht hat, der weiß nicht so viel darüber, auf einmal merkt, doch, ich kann auch was reinbringen. Ja? Ich kann auch den anderen, der schon ganz viel darüber weiß, irgendwie wieder auf eine neue Bahn bringen, ein bisschen andere Gedanken mit reinbringen, manchmal sogar Sachen, die dir der Experte oder der sich für einen Experten hält, einfach schon gar nicht mehr sieht, weil er schon eingeschliffen ist bei irgendeinem Thema. Also es ist tatsächlich so dieser erste Ansatz, den wir damit auch transportieren wollen. Jeder, der irgendwie an dem Thema Interesse hat, egal wie erfahren oder nicht erfahren er ist, ist eigentlich der Richtige für so eine Unterhaltung. Das ist ganz spannend, weil es ist ja auch so, wenn ich in meinen Teams neue Mitarbeiter einstelle, dass ich die auch ganz konkret bitte, auch in den ersten Wochen ganz viel mitzuschreiben und auch ihre Eindrücke einfach mitzuschreiben und mir die dann auch immer wieder zu geben oder auch dem Team zu geben, weil das wahnsinnig spannend ist. Ja. Wir sind halt durchaus in unseren Prozessen, sage ich jetzt einfach mal, relativ weit in dem, was wir tun. Wir haben uns sehr viel und über Jahre damit auseinandergesetzt und haben gelernt. Und dann kommt halt ein neuer Mensch dazu und sagt mir nach zwei Wochen, Mensch Christian, hier, das und dies, wie ihr das macht, finde ich irgendwie fragwürdig und gibt mir dann ein total gutes Feedback. Und ich habe so ein Aha-Erlebnis und sage, Mensch, super, das werden wir im nächsten Team-Meeting einfach mal durchdiskutieren. Und das ist durchaus sehr spannend. Und so geht mir das halt auch tatsächlich in anderen Gesprächen. Also jetzt nicht nur in dieser Mitarbeiterkonstellation, sondern eben tatsächlich auch regelmäßig, wenn ich mich mit anderen austausche. Und ich glaube, dazu können wir mit dem Podcast auch beitragen. Also das wäre auch durchaus mein Anspruch. Genau, und vielleicht um an der Stelle, also ich glaube, welche Richtung wir wollen, das haben wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet, das wird sich ja dann in den tatsächlich ersten, zweiten, dritten Folgen ein bisschen rauskristallisieren, wie wir so ein Thema angehen. Mehr können wir ja jetzt erstmal so am Anfang nicht machen, als anzudeuten, was unsere Idee ist dahinter. Aber vielleicht, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie eine Podcast-Folge ablaufen soll, denn sie ist nicht für uns nicht so festgelegt, dass wir sagen, wir haben Immer eine Stunde und in der Stunde gibt es drei Phasen und dann passiert genau das Gleiche zu einem Thema, sondern wir würden uns irgendwas rausnehmen, was uns gerade sehr beschäftigt, ja, was entweder gerade aktuell ist, was wir irgendwo, was wir diskutieren wollen, weil es gerade ein Thema ist, ja, für viele Leute, oder etwas, was uns sehr geprägt hat, zum Beispiel, also eine Phase vielleicht in unserem Leben, ob das jetzt das Studium war, auf das wir mit Sicherheit mal zu sprechen kommen werden. Ich glaube, das kann ich schon mal andeuten, weil das Thema Studium für uns definitiv eins ist, über das wir mindestens eine Folge machen werden, glaube ich, oder vielleicht auch über Teile, was das Studium angeht. Oder eben andere Sachen, Personen, die man getroffen hat, Bücher, die man gelesen hat von mir aus. Ja, wenn das wirklich was ist, wo man sagt, ey, das war so prägend aus irgendeinem Grund, es lohnt sich darüber zu reden, dann werden wir uns genau dafür eine Folge nehmen und werden darüber reden. Nicht mit dem Anspruch, das komplett abzudecken, sondern einfach, weil es uns wichtig ist, weil es Teil dessen ist, was uns ausmacht. Ja, und das ist dann auch im Grunde das, so ein bisschen die Namensgebung für den Podcast. Weil uns geht es darum, dass jeder sich selber seinen Baukasten baut. Alle Erfahrungen nimmt, alle Kenntnisse nimmt, alle Fähigkeiten nimmt, die er sich angeeignet hat und daraus eben seinen eigenen Baukasten schafft. Ja? Also nicht einem Thema folgt und oder irgendjemand hinterherrennt, sondern sagt, ich nehme alles und mache mir mein Toolset daraus. Und das benutze ich dann tagtäglich und das ändere ich jeden Tag, verbessere ich jeden Tag und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Kernthema, worum es sich hier drehen wird. Es wird sich halt nicht nur um Arbeitsformen drehen und es wird sich nicht nur um, wie organisiere ich mich auch in einer New Work Organisation oder wie auch immer, sondern es geht ums allgemein ums Leben und das ist halt durchaus von vielerlei Faktoren bestimmt. Und ich glaube, das wird ganz spannend, auch im Austausch. Wir haben uns viele Themen schon mal vorher gebrainstormt, wo wir gesagt haben, ja, das gehört eigentlich an sich nicht unbedingt direkt zur Arbeit. Das gehört aber durchaus zum Menschen an sich und wie der auch auf bestimmte Themen bei der Arbeit reagiert. Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, wie wir uns dann da vielleicht durchaus hitzig diskutieren werden, weil wir sind auch nicht immer unbedingt einer Meinung. Aber da freue ich mich wirklich drauf und ich lade halt auch die Hörer ein, da auch dran zu bleiben und da entsprechend mit uns mitzudiskutieren. Ja, ich glaube auch, wir sind schon oft auf einer Wellenlänge. Wir haben dann wirklich Themen, wo wir einfach andere Sachen gesehen haben, ja, und vielleicht auch irgendwie unsere andere Meinung gebildet haben. Aber was wir, glaube ich, als Korsett definitiv beide haben, ist die Werte, die eigentlich im Vordergrund stehen. Also es ist völlig wurscht, ob man privat sehr hilfsbereit ist oder ob man das auf der Arbeit ist oder wie auch immer. Es geht darum, ob man überhaupt einen Zugang zu diesem Thema hat, ob man überhaupt Erfahrungen gesammelt hat und für sich entschieden hat, so zu sein. Und das hört dann einfach nicht auf, wenn ich nach Hause gehe, sondern das ist immer so. Und wenn ich irgendwie verstanden habe, was mein Wert ist, dann fällt mir das viel leichter, den auch überall zu vertreten. Dann muss ich mich überhaupt nicht verstellen oder irgendwie so tun, als wäre ich jemand anders, sondern ich bin dann einfach der ich bin. Und ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, der immer wieder durchscheinen wird, ist halt, dass ich glaube, dass wir beide für uns eigentlich entschieden haben, immer so zu sein, wie wir sind. Und eben nicht an irgendwelchen Situationen uns nach rechts und links zu biegen. Ja? Das führt zu Diskussionen und es führt zu Konfrontationen, aber das ist sehr, sehr wertvoll, das zu tun. Und ich denke, das werden wir immer wieder rausheben als übergreifender Tipp an alle, die sich vielleicht da irgendwie Gedanken zu machen. Ja, also wir wollten die Einführungsfolge auch gar nicht so lang halten, weil dann sagen wir die gleichen Sätze nochmal. Das wäre schade. Vielleicht haben wir das auch schon gemacht, wer weiß. Aber wir werden auf jeden Fall uns jetzt gleich bald die ersten Themen vornehmen. Und ich glaube, dann wird es klarer. Und dann kann man sich auch als Hörer ein besseres Bild machen, ob es denn wirklich was für einen ist und ob man das gut nachvollziehen kann, ob man da Lust drauf hat und so weiter. Und wir freuen uns natürlich, wenn man Lust drauf hat. Und werden auch jetzt zusehen, dass man den Podcast auch da erreichen kann, wo man ihn erreichen sollte. Ja, wir haben eine eigene Webseite dazu, auf der wir all die Sachen ablegen. Ist auch ganz einfach zu merken. Das ist einfach nur www.kopfbaukasten.de. Jetzt habe ich es direkt falsch gesagt. Es ist aber ganz einfach zu merken. Ich sage es einfach nochmal: www.kopfbaukasten.de. Dort werden wir alles ablegen und hoffen, auch ein paar Diskussionen führen zu können. Und wir werden auch gucken, dass wir natürlich in den gängigen Verzeichnissen drin sind und dann einfach mal schauen, was passiert. Wenn keiner unseren Podcast hört oder nur einer, also dann richtet sich das jetzt an diesen einen. Wir haben auch dann trotzdem Lust drauf, weil es einfach unser Gespräch ist. Ja, weil wir über die Sachen reden und das würden wir sowieso tun. Das ist keine verschwendete Zeit, alles gut, aber kommen mehr dazu und gibt es mehr Gespräche, dann freuen wir uns natürlich umso mehr. Ich bin ja an der Stelle immer so ein kleiner Effektivitätsfanatiker und ich finde es wahnsinnig Ja, effektiv einerseits, weil es wichtig ist, dass wir darüber diskutieren, aber auch effizient, weil ich dann bestimmte Themen vielleicht auch gar nicht mehr wieder erzählen muss. Also es ist halt durchaus schon, du hast es schon gesagt, Andreas, uns einen bestimmte Werte. Und diese Werte werden wir natürlich auch immer wieder versuchen zu transportieren an Leute, mit denen wir arbeiten, an Menschen, denen wir irgendwo begegnen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch ganz hilfreich, dann zu sagen, okay, genau zu dem Thema haben wir, Andreas und ich, einfach mal einen Podcast gemacht. Hier hört ihr mal Folge 816 an. Also das ist, muss so der Anfang sein, dass wir in den dreistelligen Folgenbereich landen. Ja, natürlich. Dieses Jahr noch. Oh ja, wie gut, dass wir im Januar anfangen. Also insofern ist das durchaus auch für uns eine effiziente Art und Weise, unser Wissen zu teilen, hoffentlich. Und ich lade euch oder dich, du einer Hörer, den du gerade angesprochen hast, auch absolut dazu ein, jetzt im Grunde genommen gleich mit der nächsten Folge weiterzumachen, weil wir jetzt einfach weitermachen werden und unsere Gedanken einfach schon zum ersten Thema aufzunehmen und zu sagen, ja, jetzt los, mach gleich weiter, hör dir zu Ende und dann geht es mit dem nächsten Thema tatsächlich inhaltlich weiter. Da freuen wir uns aufs Feedback und bitte gebt uns Feedback, das wäre sehr wichtig. Genau. Ich finde, das Zeitfenster haben wir jetzt gut ausgeschöpft. Dann sagen wir an der Stelle erstmal bis zum nächsten Podcast, der ja gleich beginnt, wie wir gerade gehört haben. Und freuen uns auf den Austausch. Mir geht es genauso. Wir haben jetzt angefangen und das ist eine gute Sache. Genau, ich bin gespannt. Ich bin vor allem auch gespannt aufs Feedback. Freut mich. Wir hören uns. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.